1.2 und 1.3. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gespräch am Nachmittag. Heute geht es bei uns um das Thema Ehrenamt. Über 30 Millionen Menschen sind in Deutschland ehrenamtlich aktiv. Fragt man nach ihren Gründen, so steht an erster Stelle der Spaß an der jeweiligen Tätigkeit, gefolgt von der Chance, etwas für die Gesellschaft zu tun und sie mitzugestalten. Wir möchten heute genauer wissen, für welche gesellschaftlichen Themen sich Menschen engagieren. Wenn Sie auch über Ihre Erfahrungen berichten möchten, rufen Sie uns an. Da ist schon unser erster Anrufer. Hallo, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Robert aus Rostock. Hallo Robert, schön, dass Sie anrufen. Erzählen Sie mal, wofür engagieren Sie sich? Ich bin seit mehr als 10 Jahren bei Greenpeace in der Regionalgruppe Rostock aktiv, weil für mich eine saubere Umwelt und der Schutz unseres Planeten die dringendsten Ziele sind. Was genau machen Sie bei Greenpeace? Wir bei Greenpeace setzen uns aktiv und gewaltfrei für den Naturschutz ein. In unserer Regionalgruppe führen wir unterschiedliche Aktionen durch. Wir organisieren zum Beispiel Infostände in der Fußgängerzone von Rostock und informieren dort die Menschen über Umweltprobleme. Und wir sammeln Spenden für Umweltprojekte. Vor kurzem haben wir auch eine Petition gestartet und sammeln Unterschriften für Schutzgebiete für die Meere. Aha, worum geht es bei dieser Petition genau? Es geht darum, unsere Ozeane und Weltmeere zu schützen. Wir wissen alle, dass der Klimawandel zurzeit eines der größten globalen Probleme ist. Durch den Klimawandel steigen weltweit die Temperaturen und Gletscher schmelzen. Das ist ein Problem für die Meere und Ozeane, denn auch die Meerestemperatur steigt. Die Meere kühlen unseren Planeten und sind deshalb für den Erhalt der Menschheit von zentraler Bedeutung. Mit der Petition wollen wir erreichen, dass die UNO, also die Vereinten Nationen, einen globalen Ozeanvertrag zum Schutz der Meere machen. Das klingt nach einer sehr wichtigen Aufgabe. Robert, danke für Ihren Anruf und Ihr Engagement. Wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Astrid aus Hannover. Ich leite beim VDI, das ist der Verein Deutscher Ingenieure, den regionalen Arbeitskreis Frauen im Ingenieursberuf. Wir unterstützen Frauen in Ingenieursberufen. Hallo Astrid, wie sind Sie dazu gekommen, sich ausgerechnet für Ingenieurinnen zu engagieren? Ich bin selbst Ingenieurin und weiß aus Erfahrung, dass Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen stark unterrepräsentiert sind. Das Ingenieurwesen ist eine Männerdomäne. Nicht nur, dass weniger Frauen technische Berufe ergreifen, auch im Berufsalltag kommt es vor, dass Frauen gegenüber Männern benachteiligt oder diskriminiert werden. Zum Beispiel, dass sie weniger verdienen, seltener befördert werden oder dass sie in Führungspositionen nicht ernst genommen werden. Das finde ich sehr ungerecht. Mit unserem Arbeitskreis wollen wir zu mehr Chancengleichheit und Gleichberechtigung beitragen und Frauen dabei unterstützen, sich für ihre Interessen einzusetzen. In welcher Form setzt sich Ihr Arbeitskreis dafür ein? Viele Studien haben gezeigt, dass erfolgreiche Frauenkarrieren stark mit den Studienbedingungen an den Universitäten zusammenhängen. Deshalb kooperieren wir mit Hochschulen und arbeiten gemeinsam an Projekten, die sich mit Gender-Themen in den Ingenieurwissenschaften befassen. Darüber hinaus organisieren wir Infoveranstaltungen und Workshops für berufstätige Ingenieurinnen und für Studentinnen. Dabei geht es darum, Frauen über Karrieremöglichkeiten zu informieren und das Ingenieurwesen für Frauen attraktiver zu machen. Wir geben einen Newsletter heraus und haben auch eine Facebook-Gruppe, die bei der Karriereentwicklung Unterstützung bietet. Vielen Dank, Astrid. Mhm. Auch Ihnen weiterhin viel Erfolg. Mein nächster Anrufer ist Maximilian aus Dresden. Maximilian, wie engagieren Sie sich? Hi, also ich bin Gewerkschaftsmitglied und sitze auch im Betriebsrat unserer Firma. Ah, interessant. In welcher Branche sind Sie tätig, Maximilian? Ich bin Maschinenbauer in der Metallindustrie. Die IG Metall ist ja die größte und politisch stärkste Gewerkschaft in Deutschland. Erzählen Sie mal, was machen die Gewerkschaften eigentlich? Die wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften sind die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden. Das heißt, die Gewerkschaften streiten im Namen der Arbeitnehmer für bessere Löhne. Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft abgeschlossen hat, verdient man meistens mehr Geld. Und im Tarifvertrag sind auch die Arbeitszeiten, Urlaub und Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und so weiter geregelt. Und wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, faire Tarifverträge einzugehen, dann kann die Gewerkschaft zum Streik aufrufen. Als Gewerkschaftsmitglied bekommt man in einem Streik sogar das sogenannte Streikgeld als finanziellen Ausgleich für den Einkommensausfall. Deshalb kann ich nur jedem raten, einer Gewerkschaft beizutreten. Denn nur gemeinsam können wir uns für gute Arbeitsbedingungen stark machen. Solidarität zahlt sich aus. Und was machen Sie als Betriebsrat in Ihrer Firma? Und wie wird man überhaupt Betriebsrat? Der Betriebsrat wird von den Kolleginnen und Kollegen gewählt. Wir setzen uns für ihre Rechte ein und handeln mit dem Arbeitgeber konkrete Vereinbarungen aus, zum Beispiel zur Arbeitszeit oder zum Gesundheitsschutz. Aber wir werden auch bei Neueinstellungen oder Kündigungen aktiv und vermitteln bei Konflikten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber. Maximilian, auch Ihnen danke für Ihr Engagement und viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit. Wir haben noch Zeit für eine Anruferin oder einen Anrufer. Wer ist jetzt am Telefon? Hallo, hier ist Nuran aus Hamburg. Hallo Nuran, wofür engagieren Sie sich? Ich engagiere mich vor allem auf lokaler und regionaler Ebene. Aktuell arbeite ich bei einem Gemeinschaftsgarten mit, den wir in unserer Nachbarschaft gegründet haben und wo jeder selbst Kräuter, Salat und Gemüse anbauen kann. Toll! Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Wie viele Stadtmenschen hatte auch ich Lust auf mehr Natur und wollte außerdem den Kontakt zwischen den Nachbarinnen und Nachbarn stärken. Es ist doch schade, dass man die Menschen, die nebenan wohnen, eigentlich kaum kennt. Irgendwann habe ich mich mal im Treppenhaus mit einer Nachbarin darüber unterhalten. So entstand die Idee. Wir haben dann Flyer ausgehängt und Treffen in der Nachbarschaft organisiert und so den Plan weiterentwickelt. Vor einem Jahr haben wir dann angefangen, auf einem leeren Grundstück die ersten Beete anzulegen. Das klingt super. Und wie organisieren Sie den Gemeinschaftsgarten? Haben Sie einen Verein gegründet? Nein, einen Verein zu gründen, das war uns zu aufwendig wegen der vielen Bürokratie. Bei uns können alle mitmachen, ohne festes Mitglied zu sein. Wir entscheiden alles gemeinsam bei unseren monatlichen Versammlungen. Das läuft sehr demokratisch ab und gefällt mir sehr. Und wir veranstalten regelmäßige Nachbarschaftsfeste in unserem Garten. Das gefällt mir besonders, weil man auch wieder andere Leute aus der Nachbarschaft kennenlernt, die vielleicht noch nicht bei dem Gartenprojekt mitmachen. Vielen Dank, Nuran. Viel Spaß beim nächsten Fest und eine gute Ernte wünsche ich Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie auch Lust haben, sich zu engagieren, finden Sie auf unserer Webseite weitere Tipps und Informationen zu Vereinen und Gruppen. Jetzt machen wir erstmal etwas Musik und dann sehen wir...